Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Schon im Juni versetzte eine Ankündigung die Hauptstadtpresse in Angst und Schrecken. Eine Woche lang wollten sogenannte Autonome in der Rigaer Straße in Friedrichshain ein selbstorganisiertes Straßenfest feiern. Wir haben am Ende der Woche mit zwei Menschen aus der Orga-Gruppe geredet. Was dabei gesagt wurde, spiegelt in jedem Fall nur die Meinung der Einzelperson und nicht der Gesamtgruppe oder der Projekte an sich. Diese Woche war die lange Woche der Rigaer Straße, die ist heute zu Ende gegangen und ich habe mich mit zwei Menschen gerade hier getroffen, die da viel gemacht haben. Und ich würde erstmal fragen, in der Rigaer Straße und in der Liebigstraße gibt es ja viele Projekte, ehemalige besetzte Häuser. Wie kam es denn zu der Besetzung? Wann ist das alles passiert? Wie war das mit der Legalisierung? Könnt ihr da was erzählen darüber? Ja, also das war ja 1990 bzw. 89, als die Mauer fiel. Es halt quasi war Friedrichshain komplett leer quasi, weil ganz viele Leute direkt halt erstmal in den Westen rüber gemacht haben, es hier auch vorher schon Leerstand gab. Und da hat sich so ein quasi so ein Freiraum ergeben, den halt viele Westberliner Hausbesetzerinnen, aber auch Ostberliner Hausbesetzerinnen genutzt haben und halt hier viele Häuser besetzt haben. Ja, und zusätzlich zu diesem vielen Leerstand, den es hier gab, gab es halt auch noch so ein Vakuum an Polizei quasi. Also beziehungsweise die Westberliner Polizei hatte noch keine, das war noch nicht deren Hoheitsgebiet quasi. Also die durften hier noch nicht eingreifen. Von daher war hier Hausbesetzen sehr einfach. Ja, dann wurden hier halt einige Häuser besetzt, was in West-Berlin ja schon super schwierig war. In Ost-Berlin war es ganz einfach. Da gab es richtig Aufrufe in West-Berlin. Kommt nach Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Mitte, besetzt hier Häuser. Das ist gar kein Problem. Weil die Ersten, die es gemacht haben, natürlich auch nicht allein bleiben wollten. Und ja, dann wurde das halt zahlreich gemacht. Wie gesagt, hauptsächlich in Friedrichshain, Prenzlberg und Mitte, aber auch in Lichtenberg zum Beispiel. Ja, so kam das dann halt zustande, dass hier viele besetzte Häuser waren. Die Häuser sind aber jetzt nicht mehr besetzt, die sind ja alle legalisiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie ist denn das gelaufen? Ja, wie ich schon meinte, also erstmal gab es halt quasi diesen Sommer der Anarchie, wie er auch genannt wird, der Sommer 90, wo es hier halt eigentlich gar keine Probleme mit Räumung gab, weil die Volkspolizei noch zuständig war und die hat sich da nicht wirklich zuständig gefühlt, beziehungsweise das nicht als Problem gesehen. Und das ging eigentlich dann los mit der Räumung der Mainzer Straße, wo es halt so verschiedene Geschichten gibt, wie das genau gekommen ist, dass die geräumt wurde. Also weil vorher wurde halt in der Fahrstraße ein Haus geräumt und dann haben sich die Straßenkämpfer halt irgendwie nach Friedrichshain verlagert und dann ist quasi, gibt es verschiedene Versionen der Geschichte, halt die von der Polizei, die von den Besetzerinnen und auch da gibt es nochmal Unterschiede bei den Besetzerinnen, wie das jetzt genau gelaufen ist. Und ja, aber im Endeffekt wurde sie halt geräumt, was ja in einer der größten Straßenschlachten der Nachkriegsgeschichte geendet ist. Und aber halt auch mit der Räumung und ja, also und danach haben halt alle anderen Häuser tierisch Schiss gekriegt und halt quasi versucht, ihren Arsch zu retten mit Mietverträgen. Halt erstmal gab es halt den Plan quasi für so einen Rahmenvertrag für alle Häuser zusammen. Da gab es auch den Besetzerinnenrat. Aber das hat halt nicht geklappt. Die Stadt hat halt, beziehungsweise die WBF, die Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain, hat halt auf Einzelverträge gepocht. Also mit jedem Haus einzeln oder teilweise sogar die Wohnungen dann einzeln innerhalb der Häuser. ja, alle hatten halt Schiss, geräumt zu werden. Und ein paar sind konsequent geblieben und haben gesagt, wir verhandeln nicht, wir nehmen keine Mietverträge an. Und die Rest haben halt, wie gesagt, versucht, sich irgendwie zu retten und haben das dann halt viele gemacht. Die, die es nicht gemacht haben, wurden halt größtenteils alle 96 geräumt. Da kam ein neuer Innensenator, Jörg Schönbohm hieß der, von der CDU, so ein Hardliner, und der hat dann alles abgeräumt, was noch über war an illegal besetzten Häusern. Ja. Und ja, wie gesagt, die mit den Mietverträgen hatten dann erstmal Ruhe, wurden dann aber Ende der 90er, beziehungsweise also naja, im Laufe der Zeit halt verkauft an Privatinvestoren oder rückübertragen an die ursprünglichen Eigentümer, weil das war ja alles Staatsbesitz quasi in der DDR. Und haben dann natürlich Stress gekriegt, weil die Privatbesitzer quasi von den Häusern natürlich irgendwie da Geld mitmachen wollten. Also die entweder selbst Geld mitmachen wollten oder es verkaufen wollten, damit andere quasi entmieten können und so weiter. Und so wurden dann halt nach und nach alle Häuser hier verkauft. Und es gibt auch so ein paar Investoren, die halt gleich quasi mehrere Häuser, ehemalige besetzte Häuser gekauft haben, die sich quasi ein bisschen darauf spezialisiert haben. Wie Bolka, der die Riga 94, 95, 96 und die Liebig 14 gekauft hat. Aber auch Padovic, der die Liebig 34 gekauft hat, aber auch im Südkiez mehrere Häuser. Also Schadenweber 29 und noch ein paar andere. Letztes Jahr gab es ja schon eine lange Nacht der Riga-Straße. Dieses Jahr gab es gleich eine ganze Woche, nämlich die lange Woche der Riga-Straße. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen? Also die Idee, eine lange Woche und nicht nur eine lange Nacht zu organisieren, ist halt eben aus dem Grund des 25-jährigen Jubiläums der Besetzung entstanden. Und dadurch ist der Wunsch entstanden, nicht nur ein Wochenende dieses Jubiläum zu feiern, sondern eine ganze Woche mit verschiedenen Veranstaltungen zu füllen und diese 25 Jahre Hausbesetzung, Gebühren zu feiern und das auch als Anlass zu nehmen, Hausprojekte wieder miteinander zu verbinden in diesem Kiez und auch Nachbarschaft wieder miteinander zu verbinden. Es geht ja jetzt bei der langen Woche nicht nur um quasi den 25-jährigen Geburtstag der Projekte in der Riga-Straße. Es geht ja automatisch ganz viel um Gentrifizierung und andere Themen. Wie lässt sich das so verbinden? Diese Connection dazwischen ist, finde ich, also fanden wir halt relativ naheliegend. Also wir sind Teile von unseren Häusern sind bedroht. Also die Liebig 34 hat nur noch einen Pachtvertrag bis 2018. Die Riga 94 kann im Prinzip jederzeit einen Räumungstitel kriegen oder so. Also die haben das ist ziemlich unsicher alles. Oder ist teilweise auch quasi besetzt. Und allgemein ist die Gentrifizierung im Kiez ja allgegenwärtig und beschäftigt uns alle. Und also dadurch wollten wir das natürlich auch irgendwie bei diesem Jubiläum thematisieren. Und wollten auch allgemein gar nicht, also dieses Jubiläum gar nicht so thematisieren, sondern eigentlich halt eher die politischen Inhalte. Also diese 25 Jahre waren halt quasi so ein bisschen der Anstoß, wieso wir dachten, wir könnten jetzt mal sowas organisieren. Aber wie wir auch in unseren Aufrufen geschrieben haben, ging es halt eher um Inhalte als eine Party, dass wir jetzt 25 Jahre, also ich meine, wir sind ja nicht mal mehr besetzt. Und was habt ihr da diese Woche alles so organisiert? Also erstmal haben sich ja verschiedene Hausprojekte und Initiativen zusammengeschlossen. Das kann man ja vielleicht auch nochmal sagen. Das ist eben die Liebig 34, die Riga 94, das SAMA, der Fischladen, die Riga 78 und auch das Hausprojekt in der Vogtstraße, die Vogt 36, an den Planungen beteiligt haben. Und dann ein großes und vielfältiges Programm aufgestellt wurde, das von Workshops über Filmfest bis zu einer Ausstellung, Fotoausstellung über die Geschichte der Riga-Straße hin zu eben dem Umsonstflohmarkt am Mittwoch mit Siebdruckstand und kollektiven Kartieren Außerdem gab es noch Konzerte, Infostände am Samstag und heute, also am Sonntag, den großen Brunch und ein Alley-Cat, das durch den Riga-Kiez stattfinden soll. Was denkt ihr, wie gut es angekommen ist bei den Leuten, die hier drumherum wohnen? Hat man davon was mitbekommen? Also mitbekommen auf jeden Fall. Angekommen würde ich sagen unterschiedlich. Also ich kann mir vorstellen, also dass zum Beispiel der Umsonstflohmarkt relativ gut angekommen ist. Den gab es allerdings halt leider nur ein bisschen über eine Stunde oder so. Und ja, also der wurde ja direkt von Bullen abgeräumt. Und das war eigentlich auch recht schade, weil das halt auch so ein bisschen unsere Hoffnung war, halt um mit den Nachbarinnen in Kontakt zu kommen. So, weil wir dachten, das ist so ein offener Rahmen, so ein Umsonstflohmarkt mit diesen kollektiven Quartieren, wo eine große Karte war, wo man quasi eintragen konnte, so, wo gibt's Verdrängung im Kiez, wo werden gerade Häuser entmietet, wo wird gerade teuer neu gebaut und so weiter, um das halt sichtbar zu machen. Und das halt irgendwie im ziemlich unterbunden wurde von Bullen halt. Von daher, ich glaube, es gab weniger Kontakt mit den Nachbarn, als wir uns erwünscht haben, aber halt ein bisschen. Und abends, keine Ahnung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die ein oder andere Nachbarin halt ziemlich angepisst auch von gewissen Sachen war. Also wenn halt die ganze Woche nachts irgendwie übelst laut war, keine Ahnung. Aber also im Prinzip, wenn Nachbarinnen zu uns gekommen sind, was jetzt nicht so viel passiert ist, wegen irgendwie Krach oder so, sind wir da auf jeden Fall auch drauf eingegangen oder so. Aber andererseits, ich meine, Leute, die hier in dem Kiez wohnen, sind halt auch schon ein bisschen sowas gewöhnt. Und die hier lang wohnen, haben da, glaube ich, auch kein Problem mit. Die jetzt zum Beispiel da bei Bambiland hingezogen sind, was so ein Neubauareal ist, so also ein hochpreisiges, die werden das wahrscheinlich nicht so toll gefunden haben. Aber bei gewissen Leuten ist uns das halt auch ein bisschen egal. Also ich denke auch, dass durch die vorherige Hetze auch in der Presse, dass Chaoten jetzt eine Aktionswoche planen würden und so Begriffe wie linksextreme Gewalt sehr viel damit um sich geschmissen wurde, wahrscheinlich auch noch viele Leute davon mitbekommen haben. Wir haben halt eben versucht, durch eigene Briefe auch an die NachbarInnen eine eigene Öffentlichkeit für uns zu schaffen und die von unserer Seite halt eben zu informieren. Wir haben auch eine sehr positive Rückmeldung bekommen. Es wurde ja auch im Internet ein Soli-Statement veröffentlicht von NachbarInnen aus der Riga Straße, die auch dazu aufrufen, sich wegen der steigenden Gentrifizierung oder der Gentrifizierung, die ja so allsehr präsent ist in diesem Kiez um uns herum mit den ganzen Luxusneubauten, die hier in der Gegend entstehen, sich da gemeinsam zu verbinden und Kämpfe zu verbinden und die auch für die Demonstration, die am Freitag stattgefunden hat, viel Kraft und Erfolg gewünscht haben. Und das war auf jeden Fall eine sehr positive Rückmeldung, die wir auf die lange Woche bekommen haben. Bullenrepression habt ihr jetzt schon selber angesprochen. Was ist denn da in der Woche passiert und wie habt ihr darauf reagiert? Also die Bullen waren von Anfang an sehr präsent. Man hat das auch schon in den Wochen vor dem Start der langen Woche gemerkt, dass sie viel mehr im Kiez unterwegs waren, dass viele Wannen ständig patrouilliert haben, dass der Hubschrauber öfters auch vorher in der Luft war. Und der erste Höhepunkt quasi der Bullenrepression war dann am Mittwoch während des Umsonstflohmarktes, der sehr eine super gute Stimmung hatte und sehr entspannt war und halt eben viele verschiedene Leute zusammengebracht hat. Und die Bullen nach einer Stunde circa vorbeigekommen sind und halt mit massiver Gewalt den Umsonstflohmarkt abgeräumt haben, Tische beschlagnahmt haben, die gleich eingeräumt und weggefahren haben, auf Leute eingeprügelt und auch alle anwesenden Leute abgefilmt haben. Und das war so der erste Höhepunkt eben der Gewalt der Bullen, auf woraufhin dann eine Demo ausgerufen wurde, die für Freitag 21 Uhr am Dorfplatz mobilisiert wurde, um sich halt eben gegen den, also unter dem Motto Bullenterror, gegen Bullenterror und Verdrängung wenden sollte. Ja, ich wollte nur noch ergänzen, dass wir relativ erstaunt waren, dass sie sich Montag und Dienstag noch zurückgehalten haben. Also halt immer präsent waren, was halt auch schon eine Art Provokation ist, ganze Zeit halt, wann Riga rauf und runter gefahren sind. Aber da halt auch abends ziemlich laut auf der Straße war, die Straße auch teilweise nicht befahrbar war und ziemlich viele Leute auf der Straße. Und dann bei sowas Friedlichen wie dem Umsonst-Flohmarkt gehen sie halt rein. Irgendwie, das war halt auch irgendwie so ein bisschen okay. Also wahrscheinlich kam ihnen das am gefährlichsten vor. Nicht, dass die noch mit den Nachbarn reden oder so. Das Einzige, wo sie sich halt auch noch relativ zurückgehalten haben, war dann halt Donnerstag, der Skate Jam, also wo Leute sich so Sachen zum Dranskaten gebaut haben und auf dem Dorfplatz, also Riga-Straße, Ecke Liebigstraße, geskatet sind und halt auch die Straße dafür eingenommen haben. Und da sind sie halt irgendwann nur mal angekommen, haben halt so ein paar von diesen Geräten geklaut, wortlos, nichts sonst weiter gesagt, und sind damit wieder abgehauen. Und während sie noch weggegangen sind, haben Leute wieder neue Sachen auf der Straße gestellt und konnten da durchskaten bis spät abends. Die sind nicht einmal mal wiedergekommen. Einmal ist noch eine Wanne irgendwie vorbeigefahren, das war's aber. Und ab Freitag wurde es richtig anstrengend und auch richtig ätzend für uns, würde ich sagen. Also insgesamt kann man feststellen, dass die Bullen und auch die Politik wohl ziemlich angepisst davon waren, dass die lange Woche bedeutet hat, dass eine Woche lang ein nicht angemeldetes Straßenfest auch teilweise stattfindet. Also das hat man schon deutlich gemerkt, dass es denen nicht gefallen hat, dass wir uns da keine Erlaubnis irgendwie holen wollten, sondern das einfach ohne staatliche Kontrolle durchziehen wollten. Und auch die Message, die wir damit auch ganz klar zeigen wollten, hat eben war, wir nehmen uns die Straße, wenn wir es wollen und wenn wir sie brauchen, und wir organisieren uns unter uns und wir brauchen euch halt eben, also Bullen, Ordnungsamt, staatliche Kontrolle, wir brauchen euch nicht, um uns gemeinsam zu vernetzen, um uns zu treffen, um verschiedene Sachen zusammen zu organisieren. Ja, und dann würde ich noch sagen, also zu Samstag, also Samstag war dann quasi der, also für mich zumindest gefühlt, der Höhepunkt der Repression, wo sie alles im Keim erstickt haben, wo es halt Infostände geben sollte. Und so, also irgendwann haben sie halt, also am Anfang haben sie irgendwie rumgestresst, weil da ein Pavillon aufgebaut werden sollte. Dann sollte der Tisch weg, und später war es dann, sobald ein Stuhl irgendwo vor irgendeinem Hauseingang stand, wurde er konfisziert und von den Bullen mitgenommen. Ja, und das war super ätzend halt einfach und auch schwer, sich dagegen zu wehren, weil Samstag auch wieder erwarten, also wir hatten gedacht, dass Samstag relativ viele Leute vorbeikommen, wegen Wochenende halt, relativ wenig Leute da waren und wir halt so einfach nicht die Möglichkeiten hatten, uns die Straße zu nehmen, wie wir uns das vorgestellt haben. Andererseits waren wir total überrascht, wie viele Leute zum Beispiel die Woche über da waren. Also das war halt einfach viel, viel, viel mehr als am Samstag zum Beispiel, Montag, Dienstag und so. Also. So, letzte Frage. Habt ihr vor, das nächstes Jahr wieder zu machen, oder gibt es dann nächstes Jahr 2 Wochen? Also ein Ziel der gesamten Organisation der langen Woche war mit auch eine größere Vernetzung der Projekte rund um die Riga Straße zu erreichen. Ich würde positiv auf nächstes Jahr schauen und mal gucken, was sich nächstes Jahr organisieren lässt, wie auch die Vernetzung zwischen den Projekten weitergeht. Also ich bin gegen eine Woche. Es war auf jeden Fall echt eine sehr anstrengende Woche. Also auch vieles war sehr schön, aber eine Woche sowas durchzuziehen, ist schon, erfordert schon einiges an Kraft. Und Also ich glaube, ich würde ein Wochenende bevorzugen. Aber mal schauen.